fällt es schwer, Gefühle zu erklären. Und salzig ist das Meer, weil manche Träne fällt, die mancher Mensch hier weint. Felsen leicht, dem Felsen jener Zeit, als Kinderbeine. Salzig ist das Meer, weil manche Träne fällt.